Laut der Meldung eines südkoreanischen Mediums vom 12. Juni soll der südkoreanische Verein der Rechtsanwälte für die demokratische Gesellschaft am 9. Juni dem Gerichtshof offiziell ein schriftliches Ersuchen um Untersuchung für Personenschutz und Rettung der entführten Bürgerinnen der DEVJK eingereicht haben. Dementsprechend teilte der südkoreanische Gerichtshof dem Verein mit, dass am kommenden 21. Juni nachmittags die Untersuchung des Vorfalls der Gruppenentführung offiziell beginnt. Der Gerichtshof hat vor, nach Beginn der Vorfallsuntersuchung alle gekidnappten Bürgerinnen der DEVJK an der Untersuchung zu beteiligen. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Ermittlung hob der Rechtsanwälteverein hervor, dass die Prüfung erst dann beginnen solle, wenn die Abschrift des Ersuchens um Menschenrettung den Opfern genau übermittelt sei und diese es vollständig gelesen und verstanden hätten. Die Verfassungsuntersuchung solle in Anwesenheit von allen Betroffenen ohne Trennung gleichzeitig stattfinden und ihnen die Möglichkeit geben, im freien Zustand ohne Beteiligung der Mitarbeiter des Informationsamtes vor dem Gericht auszusagen. Vor Beginn der Verfassungsuntersuchung gegenüber den Opfern seien das Treffen und Gespräche mit der Rechtsanwaltsgruppe, dem Vertreter der Eltern der Opfer, zuzulassen. Da die Möglichkeit der Teilnahme der Opfer an der Untersuchung in dem Zustand des psychischen Drucks oder der Beschwichtigung nicht auszuschließen sei, solle man der Rechtsanwaltsgruppe genügend das Verhörrecht gewähren. In dem Fall, dass es vor dem Gericht die gegenwärtige gewaltsame Zurückhaltung der Opfer in dem Zentrum für Schutz der Flüchtlinge vom Norden ans Licht komme, sollten die Opfer sofort freigelassen und es solle ihnen die Tatsache genau mitgeteilt werden, dass sie das Recht darauf hätten. So stellte man die Forderung an das Gericht.